Laut Meldung des südkoreanischen Senders KBS traten die südkoreanischen Arbeiterbewegungsorganisationen am 28. Juni in gesellschaftlichen Generalstreik ein. Das Motto heißt die Abschaffung der Teilzeitarbeit und die Erhöhung der Mindestlöhne. Der Generalverband der demokratischen Gewerkschaften erklärte bei einem Interview den Beginn des Generalstreiks und kündigte an, künftig 2 Wochen lang die Kundgebungen fortzusetzen. Vor allem sei für den 30. Juni eine groß angelegte Kundgebung des Generalstreiks vorgesehen, an dem zehntausenden Menschen aus allen Kreisen und Schichten, wie die Teilzeitarbeiter der Hochschulen, Krankenhäuser und der lokalen autonomen Organisationen, sowie die Bauern, Behinderten und weitere teilnehmen werden. Auch die Gewerkschaft des Gesundheitswesens hielt auf Platz vor dem Seoul-Bahnhof und die Landessolidarität der Gewerkschaften der Schiffsbauindustrie in der Umgebung des Blauen Hauses die Kundgebungen für den Generalkampf um die Existenzrechte ab.